Ein bisschen habe ich mich ja schon vorgestellt. Thomas Marxhausen, ich habe angefangen zu studieren an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Lehrer für Staatsbürgerkunde Geschichte, und bin im Studienabbrecher gewesen, allerdings nicht im heutigen Sinne, sondern im positiven Sinn. Damals hat Professor Wolfgang Jahn die Aufgabe bekommen, eine Gruppe heranzubilden, die in der Lage ist, die Marx-Engels Gesamtausgabe zu edieren. Halle wurde also eine der Außenstellen des Instituts für ML in Berlin. Das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED in der Wilhelm-Pieck-Straße, jetzt Torstraße, dieses Eckgebäude da, hat auf deutscher Seite, auf DDR-Seite die Mega gemacht, und in Moskau war es das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Und in der DDR hatte man Außenstellen, das war die Akademie der Wissenschaften, da hat jetzt die Anneliese Griese vor kurzem Marx naturwissenschaftliche Exzerpte herausgegeben, die arbeiten heute noch, das war die Pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen, die haben Band 1 des Kapitals gemacht, das war die Universität in Leipzig, da ist der Manfred Neuhaus heute noch Koordinator des Megaprojekts, und das war Halle. Und ja. Nee. Bitte. Wann war das nochmal in Halle? Na, der Jahn hat angefangen 1970 uns auszubilden. Und da hat er, per Zufall kam ich da rein in die Gruppe, und da hat er mich aus dem Lehrerstudium rübergeholt in die Ausbildung, die es nicht gab an der Universität Halle. Die wurde auf ihn zugeschnitten. Wir machen Mega-Editoren. Wir haben auch das Kapital 1 bis 3 Seite für Seite bei ihm studiert und andere Werke, jahrelang. Und da war vorgesehen, dass also die meisten gehen nach Berlin, die sind heute noch, wie Karl-Erich Vollgraf, der ist auch von Halle gekommen, und viele sind natürlich inzwischen auch weg, die hier waren. Und ich war vorgesehen, ich bleibe in Halle, dort in der Forschungsgruppe. Und dann ergab sich die normale akademische Laufbahn, eben über die Diplome und die Promotion und die Habilitation und die Professur. Und das Ganze habe ich also dort mitgemacht, Mega-Edition. Und in der Lehre waren wir eingesetzt im Bereich Marxismus-Leninismus. Das war das Grundlagenstudium für alle Studenten, die mussten alle ML haben, im Bereich politische Ökonomie. Aber wir Lehrer haben ja nicht viel machen müssen. Eine Vorlesung die Woche und ein Seminar, ja. Und alles andere war Edition und Forschung und freie Zeit, Einteilung. Und das ging also dann bis zum Zusammenbruch, 89, den habe ich nicht mitgemacht. Ich war 88 bis zum Tag der Währungsunion, am 1. Juni 90, Gastprofessor an der Universität Aden im Südjemen. Und kam dann zurück, ich habe also den Kladderadatsch hier gar nicht miterlebt unmittelbar. Und als wir zurückkamen, dann wurden wir also abberufen. Am 2. Oktober 90 wurden wir abberufen, also am letzten Tag der Existenz der DDR, denn nach Bundesrecht hätte man uns nicht abberufen können. Und dann haben wir noch ein Jahr lang an der Uni, wurden wir noch bezahlt, als Professoren bezahlt, und durften keine Lehrveranstaltung mehr machen. Sie haben keine Dienstleistung zu erbringen, hieß das. Das war doch fantastisch. Du hast ein Professorengehalt im West bekommen und durftest machen, was du willst. Und es gab auch Räumlichkeiten. Natürlich, Räumlichkeiten, Bibliotheken. Ja, also, bitteschön. Und dann waren wir verabschiedet, und dann kam ich 91 in die private Bildungswirtschaft und bin jetzt 15 Jahre schon in der Einrichtung, wo wir also diese Existenzgründer da betreuen. Und nebenher habe ich also von 1995 oder 94 bis 2008 mitgearbeitet am historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, was Wolfgang Fritz Haug herausgibt. Jetzt ist der Band 7 erschienen, insgesamt sind es aber schon 9 Teilbände. Und habe dort als Redakteur mitgearbeitet, die ganzen Jahre, also meine Freizeit, immer dabei geblieben. Als Redakteur auch selber zahlreiche Artikel verfasst. Unter anderem Kapitaleditionen, das heißt also die Veränderung in den Kapitalbänden von der Erstauflage bis 1890. Das ist ein großer Artikel, 30 Spalten in Band 7, Teil 1. Und gestern wurde mir zugeschickt, Band 7, Teil 2, da habe ich drin das Stichwort Kommunistisches Manifest. So viel also zum Hintergrund. Ich kenne also diese ganzen Entstehungsgeschichten der Mega. Und noch eine kurze Präambel. Die Herausgabe der Schriften von Marx und Engels hat natürlich nicht mit der Mega begonnen, aber mit der Mega begann sie systematisch. Schon Engels hat in den 90er Jahren, kurz vor seinem Tod, sich mit der Idee getragen, mal eine Sammlung inzwischen längst verstreuter, längst nicht mehr bekannter Frühschriften von Marx herauszugeben. Aber da er bis kurz vor dem Tod an Kapitalband 3 gearbeitet hat, ist er einfach nicht dazugekommen und hat das fallen lassen. Und die Idee hat Franz Mehring aufgenommen und der hat dann veröffentlicht aus dem Nachlass von Marx Frühwerk. Und hat dann einige Artikel aus der Rheinischen Zeitung, aus der Neuen Rheinischen Zeitung und ein paar andere Dinge veröffentlicht. Und parallel dazu hat Bernstein unter Einbeziehung Bebel, aber das war nur ein Markenzeichen oft in der Titelei, Bernstein-Bebel, im Grunde hat es Bernstein gemacht, den Briefwechsel Marx-Engels herausgegeben. Und Kautsky gab dann heraus die Theorien über Mehrwert, das was man als vierten Band des Kapitals bezeichnet. Das ist das ökonomische Manuskript 61-63, worüber sicher Rolf Hecker gesprochen hat. Das ging von 1905 bis 1910. Da sind also ein paar Dinge erschienen. Natürlich ist Ding wie das Manifest wurde immer wieder aufgelegt, das Kapital wurde immer wieder aufgelegt, das ist schon richtig. Aber das, was eben schon längst in der Vergangenheit versunken war, kam relativ spärlich und mühsam ans Tageslicht. Und die Sozialdemokratie selber hatte zwar den Nachlass bekommen, weitgehend den Nachlass bekommen, aber den Nachlass hat man recht schleppend bearbeitet oder gar nicht und auch sehr verstreut. Zum Beispiel die Bibliothek von Marx und Engels wurde in die allgemeine Bibliothek der Partei eingeordnet und damit sind tausende Bände verloren gegangen. Mit Marginalien sind verloren gegangen, mit Anstreichung, Randnotizen. Zum Teil hat man die neu eingebunden und hat die Ränder abgeschnitten. Dort, wo die Randbemerkungen waren, sind sie weg. Und da hat man dann in 70er Jahren angefangen, weltweite Suchlisten zu veröffentlichen, wo könnte denn noch irgendwas sein. Weil diese allgemeine Bibliothek verstreut wurde dann. Ja, ne, die ist durch die Emigration dann verstreut worden. Die haben 1933 das Archiv nach Amsterdam gebracht, wo ja heute noch die Internationale Institut für Marx, die IMES, die Internationale Marx-Engels-Stiftung wurde 1990 ins Leben gerufen. Die haben ja in Amsterdam ein ungeheures Archiv der Arbeiterbewegung, ein riesiges. Das ist also ein Drittel des Nachlasses liegt in Amsterdam, zwei Drittel in Moskau. Und Lenin ließ die Dinge ankaufen gegen Devisen. Schon 1920 hatte an David Ryazanov, der schon vor 1914 sehr viel über Marx-Engels Nachlass in der Neuen Zeit publiziert hat, der Ryazanov, der sich in Europa rumtrieb und hat eben den Nachlass zusammengesucht, den hat er den Auftrag gegeben, da gibt es so einen kleinen Notizzettel, bitte kaufen Sie alles von der Sozialdemokratie, die Bande ist doch käuflich, schreibt er. Kaufen Sie alles von Marx und Engels, was da ist. Und da haben sie in der Hungersnot Devisen bereitgestellt und durften aber nicht kaufen, sondern fotokopieren. Die haben also sehr viele Fotokopien zusammengestellt und so dass also dieser Nachlass erstmal in alle Welt verstreut war. Dann hat man von den Evelings, das ist also Eleanor Eveling, die Tochter von Marx, hat Eveling geheiratet, die hat zum Teil Material bekommen. Die Lafargue hat Material bekommen, geerbt, das hat man wieder zusammengekauft und zusammengesucht und so weiter. Und die erste systematische Gesamtausgabe begann eben auf einer Weisung oder auf einer Empfehlung Lenins. Und das wurde gemacht im Moskauer Marx-Engels-Institut, was nach seinem Tod dann Marx-Engels-Lenin-Institut hieß. Später hieß es auch mal zeitweilig Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut, aber das war nur für 3 Jahre, von 1953 bis 1956. Und die gaben also die erste Mega heraus, Karl Marx, Friedrich Engels, historisch-kritische Gesamtausgabe. Und da habe ich hier den Band, das ist die deutsche Ideologie. Den habe ich mal zu DDR-Zeiten in Weimar im Antiquariat gekauft, weil die nicht wussten, was sie haben. Das hat 20 Ostmark gekostet. Ich habe es denen auch nicht gesagt, was sie haben. Denn durch die Nazi-Zeit sind natürlich viele Exemplare verloren gegangen. Die Universität Halle hat die Mega nur über die Nazi-Zeit gerettet, weil sie in der Bibliothek der Theologen stand. Und dort ist keiner reingegangen und hat Bücher raussortiert. Und nach 45 haben wir sie dann übernommen. Freiwillig haben sie sie gegeben. Hatten die da extra versteckt? Nö, die haben sie einsortiert. Bloß wenn die zu Theologen ist, keiner hat sie reingegangen und hat denen die Bücher raussortiert. Das haben sie doch nicht riskiert. Ja? Und die hatten sie eben da stehen. Die hatten sie da stehen. Ja, also die, warum Mr. Teufel, warum die hatten, um vielleicht den Beelzebub muss man ja auch studieren, den Erbfeind kennenlernen, und die hatten sie halt stehen. Und das war das einzige Exemplar in ganz Halle. So. Kann man den Mann reingucken? Ja, das ist die deutsche Ideologie in der ersten. Mega, wo immer die kleine 1 oben steht? Das ist die alte Mega. Da wird eine 1 hochgesetzt, das ist die Mega von 1927, die dann 1932, das ist 32 erschienen, noch in Deutschland, das ist in Frankfurt am Main erschienen, es wurde in Deutschland gedruckt, und dann brach das ab, aber nicht primär wegen des Faschismus, sondern wegen der Säuberung in Moskau, wo das ganze Institut auf den Kopf gestellt wurde und die meisten wurden als Trotzkisten, Sinowjewisten, Bucharinisten und andere Isten entlarvt, verhaftet, verbannt oder erschossen. Auch 1938 in irgendein Lager umgekommen. Und damit ist das ganze Projekt zusammengebrochen. Das Einzige, was noch nachgeschoben wurde, war der erste Entwurf des Kapitals, die Grundrisse. Die sind noch 1939/40 erschienen. Aber nicht mehr genannt als Mega, sondern als separate Ausgabe, aber nach dem Prinzip. Und die hat die DDR übernommen als fotomechanischer Nachdruck. Es erschien 1953 in der DDR. Später ist es übernommen worden als Band 42 der MEW. Die Grundrisse sind heute Band 42 der MEW, der Marx-Engels-Werkausgabe. Das nennt man ersten Entwurf des Kapitals. Das hat natürlich schon genug Streit verursacht. Also kurz und gut, die erste Mega ist zusammengebrochen durch innere Bedingungen der Sowjetunion und natürlich trotz Faschismus hätte die man ja auch in der Sowjetunion drucken können. Ja, es ist also nicht der deutsche Faschismus, der das abgebrochen hätte, das war ja nur das Druckhaus in Deutschland. Die haben ja nur in Moskau gearbeitet, sondern es ist durch die inneren Säuberungen des stalinistischen Terrorregimes abgebrochen worden. Und dann ging von der DDR aus, vom Berliner Institut für ML, schon Ende der 50er Jahre, nach dem 20. Parteitag, die Initiative, eine neue Mega zu machen, neu anzufangen. Die sowjetische Seite dachte erst, man kann die fortsetzen, aber da sagte man, die Editionsprinzipien sind überholt. Und es entwickelte sich das, was dann für dich von Interesse ist, von Heine, neugermanistische Editionsprinzipien hat man für die Mega entschieden. Ja, die Grundsätze einer neugermanistischen Edition, und man hat sich orientiert an der damaligen Goethe-Ausgabe, die in der DDR begonnen wurde. Was betrifft der Apparatband, die Gliederung in Abteilungen, die Stellenkommentare, die Variantenverzeichnisse, die Korrekturverzeichnisse, die Register und so weiter und so weiter. Ja? So, und dann kam es nach langen Bremsaktionen Moskaus, zum Beispiel die Moskauer haben dann gesagt, die Mega darf aber nicht umfangreicher sein als eine Lenin-Ausgabe wegen der Priorität. Also solchen formellen Blödsinn, ja, die darf nicht umfangreicher sein, während man in Berlin schon einen Prospekt gemacht hatte und sagt, wenn wir die gesamten Marginalien reinnehmen, die ganzen Anstreichungen in Büchern, was natürlich unterstellt, dass wir die Buchseite abdrucken, wären das 170 Bände. Und darauf hat sich die SED eingelassen. Das haben die Moskauer ihren Obren nicht mal gesagt. Die haben sich nicht getraut zu sagen, dass das 170 Bände. Das hat man denen nicht gesagt. Das wurde halt finanziert dann, aber wie wird das werden? Und dass das Jahrzehnte dauern wird, hat man vorsichtshalber dort auch nicht gesagt. Während das hier alles klar war, natürlich wollte die SED sich damit auch schmücken. Ja, eine Mega machen wir hier in Berlin, dass Moskau mit dabei ist. Immerhin wurde sie hier gedruckt in Leipzig, immerhin ist sie hier hauptsächlich erarbeitet wurden, die DDR hat 2/3 der Bände gemacht, ja und so weiter, man schmückte sich damit natürlich, wir halten das Werk, geben es vollständig heraus. Und wie sieht es heute aus? Mit der Wende brach das natürlich erstmal zusammen, das SED verschwand mehr oder weniger oder mutierte sich in eine andere Partei. Die gab dann noch das Institut für ML wurde umgetauft, Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, das hat ihn nicht gerettet. Die kriegten 28 Millionen D-Mark aus dem SED-Vermögen, die sofort wieder eingezogen wurden von der Kommission zur Überprüfung der Parteivermögen. Du warst in finanzieller Pleite, die Leute waren entlassen. Und dann setzte die internationale Welle ein, wie gesagt, 1500 japanische Wissenschaftler unterschrieben, einen Aufruf, nicht Protest, eine Bitte, das Projekt weiterzuführen. Die zweite Mega darf nicht Torso sein wie die erste. Und das wurde auch international unterstützt, weltweit. Und das führte dazu, dass man am 2. Oktober 90 in Amsterdam die internationale Marx-Engels-Stiftung ins Leben rief. 93, ich lasse die Zwischenstufen weg, 93 wurde die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften konstituiert und die wurde Träger des Megaprojektes. Und da sitzt Manfred Neuhaus dort als Koordinator des Gesamtprojektes. Und seitdem wird das also hier gemacht. In Moskau werden noch die Briefwechselbände gemacht. Das ist deren Monopol gewissermaßen. Die geben sie aber chronologisch heraus. Während die anderen Sachen ja alle chronologisch durcheinander ediert wurden. Die wurden immer ediert, wie man Kapazitäten hatte. Da hat man mal was von 1890 ediert und dann hat man was von 1850 ediert. Die Briefwechselbände sind streng chronologisch. Und die Japaner haben sich mit eingeklinkt und machen also, hat ja Rolf Hecker gesagt, im Bereich der Ökonomie. Später sind sie auch interessiert an naturwissenschaftlichen Exzerpten, was da noch eine ungeheure Fülle von Materialien ist. So, und jetzt hatte man 1990 die IMES, die Internationale Marx-Engels-Stiftung, musste sich natürlich neu definieren, damit überhaupt das Ding weitergeführt werden konnte. Das wäre nie, also 1990 lagen vor 43 Bände und 16 Bände waren bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Bearbeitung. Mir ist ausgemacht, wenn 1990 drei oder fünf Bände vorgelegen wären, wäre das Ding sang- und klanglos gestorben. Hier hat die Macht des Faktischen eine Rolle gespielt. 43 Bände waren weltweit bekannt und die Leute waren interessiert, die wissenschaftlichen Kreise, und sagen, das muss nun mal weitergehen. Und es wurde ja auch der Edition, der Münkler in München hat eine hochnotpeinliche Evaluierung gemacht, der Editionsprinzipien, und hat gesagt, die Editionsprinzipien entsprechen dem internationalen neuesten Standard, dagegen ist nichts einzuwenden. Natürlich die Kommentierung, dagegen ist viel einzuwenden, was in den Einleitungen geschrieben ist. Ja, denn man muss ja auch mal sehen, was das Selbstverständnis war. Das muss ich mal gegenüberstellen. So, und jetzt kam das neue Selbstverständnis und jetzt wurden neue Editionsrichtlinien gemacht. Und hier haben man dann beide. Die Editionsrichtlinien von 1976 von damals und die Editionsrichtlinie von 1993. Die stehen jetzt hier in einem Band. Ich weiß nicht, ob der Band im Handel erschienen ist. Der ist erschienen beim Dietz Verlag 93, herausgegeben von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung. Und da sind die Prinzipien alle drin. Natürlich unterscheiden die sich grundsätzlich nicht. Erstens wird das gesamte Material in vier Abteilungen gegliedert. Das ist, drei Abteilungen sind völlig unbestritten. Werke, Artikel, Entwürfe, ja. Zweite Abteilung, das Kapital und Vorarbeiten. Daran scheiden sich die Geister natürlich. Denn das ist Teleologie. Dass die Grundrisse die Vorarbeit zum Kapital waren, ist eine Behauptung post festum. Das wusste Marx 57 nicht. Aber nun ist sie einmal da und nun konnte man sie doch nicht abschaffen. Sie war schon, lag schon mit vielen Bänden vor und dann haben sie es weitergemacht, obwohl sie gesagt haben, es ist eigentlich falsch. Die dritte Abteilung, Briefwechsel, na, völlig logisch, streitet keiner. Aber im Unterschied zu der DDR-Edition hat man jetzt die Briefe tatsächlich so gemacht, von an. Und vorher hatte man vorne die Marx-Engels-Briefe und hinten die An-Briefe. Und jetzt ist das einfach im Layout verschränkt, dass man wirklich den Wechsel Seite für Seite nachvollziehen kann. Vierte Abteilung, Marginalien, Exzerpte, Marginalien. Wird auch völlig akzeptiert, streitet keiner. Was die neu gemacht haben, ist also, erstens, ich will das mal gegenüberstellen. Im Vorwort zur Gesamtausgabe, erste Abteilung, Band 1 von 1976, heißt es, Das in sich geschlossene System philosophischer, ökonomischer und sozialpolitischer Lehren von Marx und Engels ist die einzige wissenschaftliche Weltanschauung und sie entspricht damit dringenden Bedürfnissen der Wissenschaft und der revolutionären Praxis in der gegenwärtigen Epoche, da die marxistisch-leninistische Theorie im gesellschaftlichen Leben zunehmende Bedeutung gewinnt und die historische Größe der Leistung von Marx und Engels als Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus immer überzeugender sichtbar wird. So, die IMES, die Internationale Marx-Engels-Stiftung in Amsterdam, sagt, die Hauptaufgabe der politisch unabhängigen, ausschließlich wissenschaftlichen Zielen dienenden Stiftung besteht darin, die MEGA als vollständige historisch-kritische Edition der Veröffentlichungen, Handschriften und Korrespondenzen von Karl Marx und Friedrich Engels fortzuführen. Das heißt also, der Neubeginn konnte nur lebendig werden und wirklich zum Neubeginn führen, indem die MEGA im Geiste des bürgerlichen Selbstverständnisses betrieben wird, und das ist das Ideologem der Entideologisierung. Das Ideologem der Entideologisierung, das ist der Wahn einer ideologiefreien Wissenschaft. Max Weber. Wertfreiheit, Werturteilsfreiheit der Wissenschaft. Das heißt also, das Selbstverständnis ist jetzt werturteilsfrei, das Werk darzubieten einer interessierten Öffentlichkeit. Und nur durch die Betonung der Werturteilsfreiheit, in verschiedenen Texten wird dann gesagt, Entideologisierung, Akademisierung und so weiter, war das die Edition zu retten. Und deshalb sage ich nichts dagegen, aber ich habe da im November natürlich was dagegen gesagt, dass man den Wahn nicht durchschaut. Das ist es. Ich bin dafür, dass man das so macht, aber man soll sich nicht darüber täuschen. Da sitzen Leute im Saal, die wissen, dass das natürlich ein Ideologem ist. Wo ist denn eine werturteilsfreie Wissenschaft? Marx Werk ist ein Politikum. Ist absolut ein Politikum. Und wenn ich das ediere, Lenin hat gesagt, wir geben das heraus, warum? Warum? Er wollte, dass die kommunistische Weltbewegung Marx und Engels beerbt, das Werk verwaltet, veröffentlicht, interpretiert und dessen Missbrauch durch Abweichler bekämpft. War also ein reines Politikum, weshalb er das gemacht hat. Ein reines Politikum. Wir sind die einzigen Erben von Marx und Engels. So wie Rosa Luxemburg gesagt hat, am 31. Dezember 1918 beim Gründungsparteitag der KPD in Berlin. Jetzt sind wir wieder bei Marx unter seinem Banner. Wir sind die Erben. So, Lenin sagt, wir sind die wahren Erben. Kurt Hager, Mitglied des Politbüros der SED und Verantwortlicher für Kultur, Wissenschaft und Ideologie, hat 1988 noch eine Rede gehalten, eine große Rede zum 140. Jahrestag des Kommunistischen Manifests. Wir, das heißt die SED-Führung, sind die Erben des Manifests. Ja, das heißt also, es ist der Kampf ums Erbe. Wem gehört das Erbe, was nicht meint, der bürgerliche Besitz der Manuskripte, das ist kein Streit, die liegen in den Archiven und die gehören den Archiven und darüber streitet niemand, sondern die politische, theoretische Vereinnahmung, wer sind die wahren Erben, das heißt, wer war den Geist des Ganzen? Und das war natürlich bis 89, 90, wir hier, DDR, Sowjetunion und alle anderen Staaten des Ostblocks, wir sind die kommunistischen Parteien des Ostens, sind die, die das Erbe aneignen, weiterführen und vervollständigen, indem man es ausbaut und unter neuen Bedingungen interpretiert. Und jetzt sagt es, wir machen ein akademisches Projekt, das ist vergleichbar mit der Herausgabe von Goethe. Man ehrt große Geister. Die Sophienausgabe von Goethe hat 143 Bände, die hat finanziert die Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts von Steuergeldern der Untertanen, aber immerhin ist das Ding entstanden. Und es ist aber keine historisch-kritische Ausgabe. Es ist keine historisch-kritische Edition. Nein, die ist halt überhaupt nicht vergleichbar damit. Aber immerhin war es da erstmal, das Riesenwerk des großen Mannes. Und heute sagt man eben schön, wir geben den Marx und Engels heraus. Das waren Leute, die haben eine weltweite Wirkung bewirkt. Und hier ist es zum Beispiel die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Das steht auf deren Webseite. Die BBAW, Ja, www.bbaw.de kann man das alles finden. Versteht unter Entpolitisierung der Mega die Ersetzung des früheren politisch motivierten teleologischen Deutungs- und Editionsimperativs durch das Prinzip der konsequenten Historisierung des Werkes. Es sei darzustellen als Frucht wie Bestandteil seiner Zeit. Dadurch werde deutlich, dass Marx unabhängig von der geschichtsprägenden Kraft seines Denkens einen legitimen Ort in der Wissenschaftsgeschichte mehrerer Disziplinen besitzt. Über die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hinaus wird durch die Mega der enzyklopädische Einsatz seines Oeuvres sichtbar, das sich über Philosophie und Soziologie bis hin zur Kulturgeschichte erstreckt. Durch die gelungene Rekonstruktion des Megaprojekts als Akademienvorhaben hat Marx nach dem Epochenjahr 1989 seinen Platz im Kreis der großen klassischen Denker gefunden. Es wird nicht mehr lange dauern, die rekonstruieren gerade die Walhalla in Regensburg, dass man auch noch eine weiße Marx-Büste dort aufstellen wird. Das würde durchaus jetzt legitim sein. Diese Orientierung ist natürlich unverzichtbar als Ausgangspunkt der Aufarbeitung des Werkes. Die Historisierung unterschreibe ich natürlich sofort. Aber wenn ich die Historisierung getrage vom Ideologieverbot, da wird natürlich der revolutionäre Geist durch die Verortung ist aber nicht von mir, wie man heute so redet, da wird der revolutionäre Geist durch die Verortung des Werkes ins 19. Jahrhundert natürlich entaktualisiert. Und wenn der Glutkern, das ist Ernst Bloch, wenn der Glutkern des Marxismus gelöscht ist, kann man das Werk natürlich als bewundernswerte Leistung würdigen und Marx und Engels seinen Platz im Pantheon der großen Denker der Menschheit zuweisen. So gesehen ist diese Entideologisierung und Entpolitisierung ein keineswegs wertfreies Anliegen. Früher war die marxistisch-leninistische Wertung der ausgesprochene Auftrag und die direkte Aufgabe der Edition. Heute geschieht Wertung im Selbstverständnis der Wertfreiheit. Gut, das war der Preis, damit das Mega-Projekt weitergeführt wird und ich bin gerne bereit, den Preis zu zahlen. Aber man soll sich nicht darüber täuschen, dass die Ideologie natürlich aus allen Poren rausgrinst. Und das habe ich da mit Beispielen belegt im November. Ich will das nicht so sehr im Einzelnen ausführen, aber mit einigen Beispielen doch. Aber bevor ich dazu komme, müsste man eigentlich eine viel generelle Frage ansprechen. Wozu braucht man überhaupt eine Gesamtausgabe? Das seht ihr das Problem. Damals wurde gesagt, natürlich brauchen wir die, weil wir das Erbe restlos vereinnahmen und wir sind die Erben und die Erben werden das Werk restlos der Welt vorstellen. Darin steckte natürlich auch, das wurde nie erwähnt, aber jeder wusste, dass es gemeint ist, den Vorwurf einer selektiven Publikation zu entkräften. Und es ist selektiv publiziert worden. Unter Stalin wurden bestimmte Texte von Engels über den russischen Zarismus und Marx Texte über die Geheimpolitik des Zarismus nicht gedruckt. Die ganzen Marx-Auswertungen der Geheimpolitik des reaktionären Zarentums und die Verbindung mit der englischen Gladstone, die wurden alle unterdrückt, die wurden nicht veröffentlicht. Engels Bewertung der Rolle der russischen Armee im Napoleonischen Krieg wurde nicht gedruckt, weil Engels die Armee nicht gebührend gewürdigt hat. Und so weiter und so fort. Ja, also das sind durchaus selektiv, wer nur die MEW hat, der merkt das natürlich nicht, das sind ja auch nur 40 Bände von den 150. Da sind Dinge weggelassen worden, das passte Moskau nicht, während in Berlin hatte man die Bauchschmerzen nicht, wie Engels nun die russische Armee bewertet, das hat nun tatsächlich weder Walter Ulbricht noch Erich Honecker Kopfschmerzen bereitet. Aber dort hat man ja alles überpolitisiert. So, und dann warum das Ganze? Also erstens, damit alle Welt das gesamte Material hat, um Einzelausgaben zu machen auf einer soliden Textbasis. Okay, das ist ein sachlicher Grund. Das zweite war die Vereinnahmung. Wir geben das heraus, wir erweisen uns als die würdigen Erben. Das dritte war uneingestanden. Wir haben nichts zu verbergen. Das Werk ist politisch und wissenschaftlich aus einem Guss. Wir müssen nichts verstecken. Etwa was dem innere Widersprüche und dergleichen, wovon ja auch Marx-Kritiker, die das Werk nie in ihrer Komplexität kannten, gesprochen haben. So, das war der damalige Grund. Der heute ist natürlich ein völlig anderer. Heute heißt es, so wie wir Goethe herausgeben, wie wir Heine herausgeben, wie du gesagt hast, wie wir vielleicht mal eine neue Aristoteles-Ausgabe machen, geben wir auch Marx und Engels daraus. Wir erweisen uns als Kulturträger. Ja, das ist eine Kulturtat. Das ist eine Kulturtat einfach. Das wird nicht besonders gewürdigt, sondern sicher. Das war eine Riesenleistung. Es gibt die Bayerische Akademie der Wissenschaften gibt seit Jahrzehnten eine Schelling-Gesamtausgabe raus, eine Fichte-Gesamtausgabe, die wird auch nie fertig. Das sind Kulturleistungen. Die bürgerliche Gesellschaft erweist sich also als Kulturträger. Das ist die heutige. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Mehr wird auch nicht gesagt. Das ist eine kulturelle Leistung, wir machen das. Aber das muss natürlich wertfrei sein. Das ist natürlich das leichter gesagt als gemacht. Ich will das mal an einem Beispiel bringen mit den Namensregistern. Das fängt damit schon an. In den Editionsrichtlinien von 76, ja. In den 76er wurde gesagt, die politisch-ideologische Einstellung der Personen ist durch wissenschaftlich exakte Begriffe, die eine klassenmäßige Bestimmung beinhalten, zu kennzeichnen. Wie zum Beispiel kleinbürgerlicher Demokrat, Liberaler, Anhänger des Freihandels, reformistischer Gewerkschaftsführer, Mitglied des Bundes der Kommunisten und so weiter. Die Editionsrichtlinien 93 sagen, kurze Angaben zur Identifizierung, in Klammern, Nationalität, Beruf, Haupttätigkeit, Funktion. Ja, und jetzt will ich euch mal ein paar Beispiele bringen. Und jetzt habe ich gegenübergestellt die zweite Auflage des ersten Buches des Kapitals von 1987 und den dritten Band des Kapitals von 2004. Ich muss ja Bände gegenüberstellen, wo ungefähr die gleichen Personen drin sind. Versteht ihr? Ja? Also das geht ja, beim Kapital geht es ja. Aus Hegel, der war Hauptvertreter der klassischen bürgerlichen deutschen Philosophie, wurde ein deutscher Philosoph. John Ramsay McCulloch, damals schottischer Ökonom und Statistiker, vulgarisierte die Lehre von Ricardo, ist ein schottischer Ökonom und Statistiker geworden. Pierre-Joseph Proudhon, französischer Schriftsteller, Soziologe und Ökonom, Ideologe des Kleinbürgertums, ein Begründer des Anarchismus, wurde zu französischer sozialistischer Publizist und Ökonom. David Ricardo, damals englischer Ökonom, sein Werk bildet den Höhepunkt der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, ist geworden englischer Ökonom, Hauptvertreter der klassischen politischen Ökonomie. Jean-Baptiste Say, früher französischer Ökonom, systematisierte und vulgarisierte die Lehre von Smith, Begründer der Produktionsfaktorentheorie, ist inzwischen ein französischer Ökonom, Journalist und Unternehmer, Professor in Paris, kritischer Anhänger von Smith, Begründer der Produktionsfaktorentheorie. So, die Fakten sind geblieben, manches wurde ergänzt, manches wurde umgestellt, manches wurde gelöscht, nichts ist falsch und alles ist anders. Ja, aber hier wird deutlich, ich kann nicht sagen wertfrei. Ja, schon die Zuordnung oder klassenmäßige Bestimmung von 76, zum Beispiel von Marx und Engels, wie die Charakterisierung von McCulloch und Say als Vulgarisatoren von Smith und Ricardo, die sind gelöscht. Während wir in der bürgerlichen Geschichtsschreibung der politischen Ökonomie McCulloch und Say als Klassiker finden. Das ist eine bürgerliche Wertung. Oder wie geht Entideologisierung damit zusammen, dass man früher gesagt hat, die Jahreszahlen wurden gesagt, VUZ oder UZ. Vor unserer Zeitrechnung, unsere Zeitrechnung. Und heute heißt es vor Christus und nach Christus. Was ist da entideologisiert? Das ist ein Ideologem, den Christus hier einzuführen in die Mega. Ja? Ja, man muss nicht, was nur die Einzelentscheidungen sind international diskutiert worden hier zwischen 90 und 93, das hat hin und her gegeben. Und was die nun reingenommen haben, ist aber jetzt drin und das bleibt erstmal, ja. Aber ich bringe nur Beispiele, dass ich sage, eine Editionsrichtlinien 93. Da vor Christus stehen. Ja, natürlich. So konkret sind die. Natürlich steht, die sind absolut konkret, kann ich dir dann zeigen, die sind auf dem Komma konkret. Die sind dermaßen konkret, das war ja für uns Editoren eine Sauarbeit, die pausenlos einzuhalten. Weil wir ununterbrochen nachschlagen mussten, wie ist der Fall zu behandeln, wo steht das, Punkt 432, ach so müssen wir es machen. Das wurde geprüft, jeder Band wurde von der Gegenseite geprüft. Die Berliner Bände in Moskau, die Moskauer in Berlin. Also nicht geprüft in politische Zensur, sondern ob die Richtlinien eingehalten sind. Punkt für Pünktchen. Und das ist ja die Qualität gewesen. Man hat gesagt, dagegen ist nichts zu sagen. Das hat höchsten Standard. Aber gibt es nicht zwischen den Bänden so viele Unterschiede? Also das ist jetzt bei Heinrich Mann, also nicht Heinrich Heine, sondern Heinrich Mann, gibt es ja in der Zeit, wo die Essays entstanden sind, so viele Unterschiede, einfach zeitbedingt oder satzbedingt. Naja, was der Text so, muss im Lautstand wiedergegeben werden. Das ist das Grundprinzip. Der Text ist im Lautstand. Jede Buchstabenänderung, jede Kommaänderung ist nachgewiesen im Korrekturverzeichnis, im Variantenverzeichnis. Das ist eine synoptische Darstellung. Das heißt hier, so sieht das dann aus. So sieht das aus. Wo man die ganzen Textschichten abdruckt. Sämtliche Textschichten, sämtliche Änderungen. Ich weiß nicht, ob man das, also bei uns ist nicht so knallhart festgelegt, sondern... Ja, das ist aber so knallhart festgelegt in der Mega. Wir tragen dem halt Rechnung, dass es unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche geschichtliche Bedingungen gab, unter denen publiziert wurde. Und dass einzelne Bände durchaus voneinander abweichen können. In Editionsprinzipien, die können sich nicht nach den geschichtlichen Bedingungen der Entstehung richten. Die Editionsprinzipien sind der Filter, durch den das Werk ediert wird. Ja, ja. Und das ist völlig unabhängig, wann das entstand. Also hier in der Mega nicht. Da hast du eine absolute Richtlinienstrenge. Natürlich gibt es Spielraum der Editoren, zum Beispiel bei einer Erläuterung, wie viel man erläutert. Aber es gibt erstmal Grundsätze. Zum Beispiel ist, alle Zitate sind nachzuweisen. Auch indirekte Zitate sind nachzuweisen. Nein, das ist die Grenze des menschlichen Wissens. Der Editor kann nicht die Weltliteratur kennen, die Marx und Engels studiert hat. Aber es wird ja auch kollektiv die Texte, also wir haben viele, nicht alle, das weiß ich auch. Ich habe zum Beispiel, dann werden Dinge ediert, wo Marx vermutlich mitgearbeitet hat. Das ist eine Artikelserie von Ikarius, der war Generalsekretär der Ersten Internationale zeitweilig, gegen John Stuart Mill. Das ist erschienen 1865 in der englischen Zeitung. Das habe ich gemacht, die Erläuterung und die Einleitung und Entstehung und Überlieferung. Ich habe, bei vielen Dingen hatte ich das Gefühl, das sind Zitate, aber natürlich auch nicht bei allen. Ja, also ein Gespür bekommt man schon. Ich kannte Ikarius-Stil und ich wusste, hier hat er irgendwo was geklaut. Aber wo nun? Das haben wir auch nicht in allen Fällen. Das ist klar, das sind Grenzen. Aber jetzt, nächstes Problem. Nehmen wir das nächste, das Sachregister. Ein Sachregister scheint doch ideologiefrei zu sein. Natürlich ist das nicht ideologiefrei, ein Sachregister hat Ideologie in jeder Pore. Das wurde als Schlagwortregister definiert, früher wie heute. Das ist völlig in Ordnung. Und die Register sollen sich an der Terminologie der Autoren und der Zeit orientieren. Die Schlagwörter gehen aus dem edierten Text und seiner Sprache hervor. Es kann auf Schlagwörter in der Editorsprache verwiesen werden. Das heißt, die Editionsrichtlinie 93, ja, das ist leichter formuliert als gemacht. Denn die Terminologie der Autoren ist ja nicht die der Zeit. In vielen Fällen ist sie gegen die Sprachgebrauch der Zeit und abgesehen von zahllosen Neologismen, gerade in der politischen Ökonomie, die Marx gebildet hat. Ja, das ist also, ihre Sprache richtet sich ja gegen den zeitgenössischen oder lösenden Sprachgebrauch. Bisher gab es dafür einen Leitfaden bis 1989. Das war das kanonisierte Begriffssystem des Marxismus-Leninismus. Das wurde zu Recht kritisiert. Vollgraf schrieb damals, dass dieses Begriffsraster einerseits von Marx und Engels geprägte Theorie genetisch interessante Begriffe nicht hinreichend berücksichtigt und andererseits Sachverhalte suggeriert, die dem Text nicht kongruent sind. Zum Beispiel erschien im Band 22 der ersten Abteilung das Schlagwort Diktatur des Proletariats mit zahlreichen Unterschlagworten, obwohl der Begriff im Text überhaupt nicht vorkommt. Ja, also hier war eine ideologische Vorgabe. Wie sind nun die Editionsrichtlinien 93? Wie haben die das? Das ist sehr schwierig. Nehmen wir mal materialistische Geschichtserfassung. Das ist ein Schlüsselbegriff. Das wurde im ML übersetzt in historischer Materialismus. Das hat man aber hier nicht drin. Zu Recht, denn historischer Materialismus stammt von späteren, nicht von Marx und Engels. Die nennen das materialistische Geschichtserfassung. Es gibt Verweise auf wörtliche Befunde, das Stichwortprinzip. Eine Angabe bezieht sich auf materialistische Methode als Leitfaden zum Studium. Das ist jetzt Band 1, erste Abteilung, Band 31. Womit dem Verständnis von Marx und Engels gefolgt ist. Eine weitere Angabe verweist auf eine Passage, die komprimiert wiedergibt, was Marx in verschiedenen Texten entwickelt, ohne das Stichwort zu benutzen. Alle Befunde sind richtlinienkonform. Schwieriger hingegen ist es, Kleinbürgertum zu finden. Der Ausweis im Band 31 der ersten Abteilung ist reduziert auf Kleinbürgertum, Deutsches, womit Engels ausführliche Charakterisierung des norwegischen Kleinbürgertums, dort befasst er sich nämlich mit Ibsen, und geht ausführlich auf Ibsens Dramen ein und auf das norwegische Kleinbürgertum, unterm Tisch fällt. Und das deutsche Kleinbürgertum ist ein Unterschlagwort von Bourgeoisie-Deutsche. Womit also wohl kein Nutzer, der weiß, was Bourgeoisie ist, damit rechnet, unter Bourgeoisie Kleinbürgertum zu finden. Denn das ist nun nicht nur im marxistischen Sprachgebrauch der absolute Unterschied. Die Bourgeoisie ist im Grunde die Träger des Kapitals und das Kleinbürgertum sind Zwischenschichten wie kleine Händler, Handwerker und dergleichen mehr. Ja? So, und dieses Schlagwort deckt auch wieder Spießbürgertum ab, ohne nationales Attribut, obwohl im Text nur von deutschem Spießbürgertum die Rede ist. Also hier sieht man natürlich Entscheidungen der Editoren. Ja, die allgemeine Vorgabe muss irgendwie umgesetzt werden, aber all das ist in Quantité negligeable. Das sind Größen, die kann man vernachlässigen. Immerhin geht es ja um die Originaltexte und die sind ja nicht verändert. Aber interessanter ist das bei den Einleitungen. Und die hätten der alten Mega fast das Genick gebrochen. Nicht die, ob man Hegel nur klassischen Philosophen nennt oder nur Philosophen. Das sind Lächerlichkeiten. Nein, die Einleitung. Die Einleitung in den Bänden. Denn die Einleitungen sind ja in konzentrierter Form